Das sind unsere Themen. Noch keine Hinweise zum Mord in Loccum, Infoabend der BBS Nienburg und Langendamm unterliegt Salzgitter. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon für Sie, Carolina Pfau, guten Tag. Die Samtgemeinde Marklohe sucht einen neuen Bürgermeister. Zur Wahl stehen künftig aber lediglich Fritz Jansen und Dr. Inge Bastkämmer aus Marklohe. Grund ist der gesundheitsbedingte Ausscheid des Ordnungsamtleiters Friedrich Decke sowie die zurückgezogene Kandidatur des Anwärters Dr. Dieter Hotz. Letztere wollen nun versuchen, die Wahl am 6. März zu verhindern. Finanzielle Aspekte seien der Grund dafür. Die berufsbildenden Schulen in Nienburg bieten am 26. Januar einen Informationsabend an. Schüler können einen Einblick in die verschiedenen Schwerpunkte der Schule erhalten. Mehr verrät Schulleiter Martin Wahl. Wer Abitur machen will, der hat ja an den anderen Gymnasien im Landkreis die Möglichkeit, zwischen bestimmten Profilen zu wählen. Bei uns gibt es die Profile auch, aber die sind beruflich. Das heißt, es gibt die Richtung Wirtschaft, es gibt die Richtung Sozialpädagogik, wir haben Technik, Elektrotechnik und wir haben Agrarwirtschaft. Und welche Alternative das darstellt und wie bei uns die Oberstufe aufgebaut ist, das wollen wir an diesem Abend mit vielen Schülern von uns und allen Lehrern, die wir so haben, zeigen. Seit nunmehr 4 Monaten sucht die Polizei nach dem Täter, der für den Mord an Judith Thiessen verantwortlich ist. Judith wurde im vergangenen September im Klosterwald Loccum aufgefunden. Sie galt 3 Tage lang als vermisst. Bis heute hat die Polizei keinen einzigen Hinweis gefunden und tappt weiterhin im Dunkeln. Sie ist sich jedoch sicher, dass die 23-Jährige aus Bad Rehburg einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der Dartclub Langendamm musste sich am Wochenende zu Hause den Lumberjacks aus Salzgitter geschlagen geben. Bei dem 7:5 Auswärtssieg zeigten sich die Gäste aus der Stahlstadt gut aufgelegt und machten so die 1:11 Hinspielniederlage wett. Trotz dieser Pleite bleibt das Team aus Langendamm auf dem 1. Platz in der Niedersachsenliga. Nächste Woche geht es auswärts weiter. Es geht nach Hameln. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.